werde versuchen, ihn da drinnen zu kriegen, in der Toilette. Und dann müssen wir ihn aus der Tür hieven. Tom deutete mit dem Kopf auf die Waggontür neben dem WC. Wenn ich mit ihm da drinnen bin, müssen Sie zweimal an die Tür klopfen, sobald die Luft rein ist. Wir schmeißen ihn so schnell wie möglich raus. Klar, Jonathan? Klar. Dann sah Jonathan zwei Männer näher kommen. Der erste gehörte nicht zu den Italienern. Der zweite war Marcangelo. Jonathan blickte zu Tom hinüber. Tom nickte. Der erste Mann ging weiter in den Speisewagen. Jetzt kam Marcangelo und öffnete die Tür zur Toilette. Tom sprang vor wie ein Mann, der zuerst hinein will. Im selben Moment warf er blitzartig dem Italiener die Schlinge über den Kopf. Er hoffte, der Schrei werde ihm in der Kehle stecken bleiben, als er ihn jetzt mit festem Ruck an der Schlinge in den kleinen Raum hineinstieß und die Tür schloss. Das Nylonseil verschwand in dem fleischigen Nacken des Italieners. Die Luft war nicht rein, wie Tom Ripley erwartet hatte. Vielmehr kam eine Dame, die ganz offensichtlich zur Toilette wollte. Entschuldigen Sie, ein Freund von mir ist da drin, ihm ist übel. Wie bitte? Mein Freund ist da drin, ihm ist übel. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, er kommt sofort raus. Ah, ja. Ja, sie nickte freundlich und ging in den Gang zurück. Wieso haben Sie geklopft? Helfen Sie mir jetzt. Da kommt einer. Einer von den Italienern. Verdammt. Wenn ich zuerst zuschlage, können Sie ihm dann eins mit der Pistole versetzen? Ja. Sie müssen zuschlagen, als ob es ums Leben ginge. Ja. Einer der Leibwächter kam jetzt. Tom packte ihn vorne am Hemd und riss ihn zur Seite. Dann versetzte er ihm einen Schlag aufs Kinn. Jonathan hatte die Pistole in der Hand und ließ den Griff mit voller Wucht auf den Hinterkopf des Mannes krachen. Los, los, die Tür! Die Tür! Vorsicht! Schiebend und mit den Füßen nachhelfend, brachten sie den Mann an den Türeingang. Ein letzter Stoß und er war draußen. Tom hätte beinahe das Gleichgewicht verloren und wäre mit rausgefallen, hätte ihn Jonathan nicht an der Jacke festgehalten. Jonathan fuhr sich mit den Fingern durch das vom Fahrtwind zerzauste Haar. Fragend hob Tom die Augenbrauen und Jonathan nickte. Mit einem Sprung verschwand Tom in der Toilette. Alles klar, die Luft ist rein. Mit dem Fuß schob Tom die Tür auf. Er machte Jonathan ein Zeichen, die Waggontür zu öffnen. Mit dem Kopf voran warfen sie Marcangelo hinaus. Dann steigen Sie in Straßburg aus. Die werden sich jeden hier im Zug genau ansehen. Alles Gute. Hallo? Hallo? Ja? Hier ist Ripley. Ich rufe wegen meines Bildes an. Sind Sie allein? Ja. Ich möchte Sie sprechen. Es ist wichtig. Können wir uns heute treffen? Vielleicht nach Geschäftsschluss, so gegen 7? Ja. Ich warte mit meinem Wagen an der Ecke bei der Salamanderbar, ja? Sie kennen die Bar? Ja. Okay. Dann also um 7:15. Alles in Ordnung? Ja. Die Zeitungen haben Sie gesehen, nehme ich an. Ja. Der Leibwächter ist nicht tot. Sie haben ihn nach Mailand in eine Klinik gebracht. Ja, ich weiß. Wissen Sie, die Zeitungen haben bisher nichts von einer Spur gesagt. Jedenfalls nichts von der richtigen. Wir haben das ganz gut hingekriegt, meine ich. Hm? Der bewusstlose Leibwächter, das ist der einzige Pferdefuß. Zigarette? Danke. Haben Sie was von Reeves gehört? Wer ist Reeves? Unser Auftraggeber, Reeves Minot. Dann heißt er gar nicht Vista? Nein, Reeves Minot. Was von ihm gehört? Ja, heute Nachmittag. Meine Frau war am Telefon. Hoffentlich macht er keine Schwierigkeiten mit dem Geld. Ich habe neulich mal angestoßen. Da müsste jetzt umgehend die ganze Summe rausrücken. Sie glauben sicher, dass ich von dem Geld was abhaben will, nicht wahr? Will ich aber nicht. Tja, offen gesagt, das habe ich angenommen. Ja. Deshalb wollte ich Sie heute sprechen. Das war einer der Gründe. Der andere, ich wollte wissen, ob Sie sich Sorgen machen. Na klar machen Sie sich Sorgen, aber es gibt solche und solche. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Das heißt, wenn Sie mit mir reden wollen. Was ich nicht ganz verstehe, warum waren Sie in dem Zug? Was mir Freude gemacht hat. Es macht mir Freude, solche Männer wie die beiden gestern aus der Welt zu schaffen. Mehr war es nicht. Es hat mir auch Freude gemacht, Ihnen eine kleine Extraannahme zu verschaffen. Nein, wissen Sie, mit solche und solche, da meine ich, ob es Sie bedrückt, was wir getan haben. Ach, ich kann das schlecht ausdrücken. Vielleicht, weil es mich überhaupt nicht belastet. Vorläufig jedenfalls nicht. Ich nehme an, Sie waren es, der die Geschichte verbreitet hat, dass ich aus dem letzten Loch pfeife. Sie haben ihm meinen Namen genannt. Ja. Aber Sie hatten die Wahl. Sie hätten zu Reeves Vorschlag Nein sagen können. Machen Sie das öfter? Solche Scherze? Nein. Nein, bestimmt nicht. Dies war das erste Mal. Und Sie erwarten gar nichts? Ich kann mir nicht vorstellen, was ich von Ihnen erwarten sollte. Woran mir liegt, ist vor allem, Sie zu schützen. Vielleicht wird es nicht nötig sein. Ja. Hoffen wir es. Ihre Frau. Was haben Sie ihr von dem Geld gesagt, wie Sie dazu kommen? Ich habe gesagt, die deutschen Ärzte zahlen etwas für die Tests, die sie mit mir machen. Mhm. Nicht schlecht. Aber wir finden vielleicht noch was Besseres. Die ganze Summe können Sie auf diese Weise unmöglich erklären. Das ist zu viel. Hier muss ich raus. Ach, noch etwas. Die Pistole, sind Sie die los? Nein, aber ich wäre sie gern los. Geben Sie her. Die ist zwar nie benutzt worden, da ist die Gefahr nicht allzu groß, aber ich werde sie trotzdem wegschaffen. Und übrigens, Sie werden Reeves sagen, dass Sie diese Sache allein gemacht haben. Er weiß nichts davon, dass ich mit ihm zu war. Ich dachte, Sie und Reeves sind gute Freunde. Bekannte, mehr nicht. Wir halten Distanz. Darf ich mal fragen, wie Sie auf mich gekommen sind? Ach, eigentlich war es ein dummer Grund. Damals an dem Abend im Februar, als ich bei Ihnen war, da haben Sie etwas gesagt, das ich nicht sehr nett fand. Sie sagten, oh ja, von Ihnen habe ich schon gehört, und Sie sagten es recht unfreundlich. Das war alles? Ja, das war alles. Du? Hättest du nicht Lust zu einer Kreuzfahrt auf dem Nil? Ach, ich weiß nicht. Ägypten. Schau mal. Sieht das nicht verführerisch aus? Ja. Ja, hast du recht. Oder woanders hin. Aber wenn du keine Lust hast, kann ich ja mal Noel fragen. Ui. Kannst du einen Moment warten? Ich laufe schnell nach oben, ja? Bleib dran. Es ist Reeves. Sauschlechte Verbindung. Es war nicht gesagt, dass die Verbindung oben besser war, aber er wollte bei diesem Gespräch allein sein. Okay, leg los, Reeves. Meine Wohnung in Hamburg. Heute wurde eine Bombe reingeworfen. Was? Was, eine Bombe? Ich spreche aus Amsterdam, da bin ich jetzt. Bist du verletzt? Was? Bist du verletzt? Nein! War fast ein Wunder. Ich war zufällig geradeaus, so um 5 heute Nachmittag. Hör zu, was wissen Sie? Ja, ich dachte, es wäre besser, wenn ich eine Weile verschwinde. Wie haben Sie es herausgefunden? Keine Ahnung. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Sie haben das einfach auf Verdacht gemacht, Tom. Wirklich. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist unser Plan doch gelungen. Das war typisch Reeves. Die Wohnung zertrümmert, seine Sachen verloren, aber der Plan war gelungen. Hat die Polizei die Mafia in Verdacht? Gesagt haben Sie es nicht. Unser gemeinsamer Freund hat wirklich großartige Arbeit geleistet. Auch wenn der zweite Kerl noch am Leben ist. Für jemand, der so blutarm ist. Hast du ihn jetzt voll bezahlt? Gestern geschehen. Dann brauchst du ihn wohl jetzt nicht mehr, nehme ich an. Nein. Die Polizei interessiert sich jetzt für die Lage hier. Das ist genau das, was wir wollten. Ich habe auch mit Karl... Die Verbindung war plötzlich unterbrochen. Tom stand da, gereizt und mit einem Gefühl plötzlicher Leere. Erst nach einigen Sekunden legte er auf. Hier, mein kleiner Caillou. Ich habe dir was mitgebracht. Ein Brummkreisel. Oh, ist der schön. Ja, das finde ich auch. Du lass ihn nicht fallen. Tut schon wegen dem Sofa. Du hast noch gar nichts gesagt wegen der Farbe. Was meinst du, dunkelgrün? Ach du, ich finde, wir sollten ein neues Sofa kaufen. Ich habe heute eine Anzeige gesehen, da wurde ein schwarzes Chesterfield-Sofa für 5.000 Franc geboten. Ich möchte wetten, dass ich sowas auch für 3.500 kriege, wenn ich mich ein bisschen umsehe. Ach komm, John, 3.500 Franc. Weißt du, du musst das als Investition betrachten. Das können wir uns schon leisten. Chesterfield. Ja. Wäre natürlich fabelhaft. Aber übernimm dich bloß nicht, John. Du wirfst das Geld so raus. Na, ich werf kein Geld raus. So töricht bin ich nicht, Liebes. Neues Sofa? Wäre schon wunderbar. Aber glaubst du wirklich, das sollten wir jetzt kaufen? Zu dem Preis? Vergiss bloß die Hypothek nicht. Nein, wir können dich, mein Herz. Die verdammte Hypothek. Schön, ich werde vorsichtig sein. Endlich mal konnten sie sich was leisten. Die Hypothek konnte man mit einem Schlag ablösen. Eine Unbekannte gab es allerdings noch bei dieser Rechnung. Die Tatsache, dass der Leibwächter am Leben war. Ein wunderbares Konzert, nicht wahr? Ja, wirklich. Sehr schön. Ah, Namen, Monsieur Gauthier. Guten Abend. Sie sind das Glanzlicht des Abends, Madame. Ganz Fontainebleau ist offenbar hier. Trinken wir noch einen Kaffee zusammen, wenn ich Sie dazu einladen darf. Simone und Jonathan wollten gerade zustimmen, als Gauthier sich plötzlich abwandte. Was ist denn? Jonathan folgte Gauthiers Blick und sah nur wenige Meter entfernt Tom Ripley. In einer Gruppe von 4 oder 5 Leuten. Ripley fing den Blick auf und nickte. Wer ist das? Ich weiß nicht. Ich habe ihn schon irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht. Der war mal bei uns, der Mann. Das weiß ich noch, der war mal da. Mag Gauthier ihn nicht? Keine Ahnung. Warum? Weil er so schnell weg wollte. Jonathans Freude an der Musik war verschwunden. Nicht Ripleys Anwesenheit hatte ihm den Abend verdorben, sondern Simons Reaktion. Und die hatte er selber hervorgerufen, das war ihm klar. Ich habe heute bei Gauthier hereingeschaut. Ja? John, sag mal, war es nicht dieser Monsieur Ripley, der Gauthier erzählt hat, dass du nicht mehr lange zu leben hättest? Oh, Gauthier hat mir gesagt, dass irgendjemand... Naja, das habe ich dir ja erzählt. Er wollte nicht sagen, von wem er es gehört hat. Ich weiß es also auch nicht. Hat Gauthier dir denn gesagt, dass es Ripley war? Oh nein, das wollte er nicht sagen. Aber ich habe ihn einfach gefragt, war es Monsieur Ripley? Ich habe Ripley beschrieben. Weißt du, den Mann, den wir im Konzert getroffen haben. Gauthier wusste genau, wen ich meinte. Und du scheinst ihn auch zu kennen. Möglich ist es natürlich. Vergiss nicht, Gauthier meinte, wer es ihm auch erzählt hätte. Was soll das ganze Gerede? Er sagte jedenfalls, der Mann hätte eingeräumt, dass er sich durchaus irren könne. Es wird so viel übertrieben. Also wirklich, mein Herz. Am besten denken wir nicht mehr dran. Es hat keinen Zweck, irgendjemandem, den wir nicht kennen, die Schuld zu geben. Und überhaupt so viel daraus zu machen. Ja, aber das Komische ist ja gerade, dass es tatsächlich Ripley war. Das weiß ich. Nicht, dass Gauthier das gesagt hätte. Hm. Aber ich hab's gemerkt. John? Tja, mein Liebes? Es ist bloß dieser Ripley. Das soll ein Gauner sein. Vielleicht ist er einer. Viele Gauner laufen ja frei rum. Deshalb frage ich ja. Und ich frage dich, John, all das Geld, kommt das vielleicht von diesem Ripley? Aber Liebes, wie sollte es? Also wofür denn bloß? Weil er eben ein Gauner ist. Wer kann denn wissen, wofür? Ihre Stimme klang fast hysterisch. Das Blut stieg ihr ins Gesicht. Hat er vielleicht was mit den deutschen Ärzten zu tun? Sind das auch wirklich Ärzte, die Leute, von denen du mir erzählt hast? Aber Darling, Perrier hat doch die beiden Befunde in der Hand. Diese Versuche sind doch gefährlich, John. Sonst würde man dir nicht so viel Geld dafür geben. Ich glaube, du sagst mir nicht die Wahrheit. Tom Ripley, dieser Nichtstuer, was sollte der wohl... Und überhaupt ist er Amerikaner. Was sollte der mit deutschen Ärzten zu tun haben? Die deutschen Ärzte hast du doch nur aufgesucht, weil du dachtest, du müsstest bald sterben. Und Ripley, da bin ich ziemlich sicher, hat die Geschichte in die Welt gesetzt, dass du bald sterben müsstest. Ich weiß wirklich nicht, wer es Gautier gesagt hat. Mama! George stand in der Tür. Und Jonathan atmete erleichtert auf. Die Unterhaltung war damit beendet. Guten Morgen. Ich habe niemanden gefunden, der mein Bild abholen konnte. Deshalb bin ich selber gekommen. Ah ja, das Bild ist fertig. Jonathan ging nach hinten, um das Bild zu holen. Es war in braunes Papier eingepackt, aber nicht verschnürt. Es gefiel Tom sehr gut. Mhm, ja, ganz prima. Sehr hübsch, wirklich. Was schulde ich Ihnen? 90 Franken, Mr. Ripley. Tom legte einen 100-Franc-Schein auf den Tisch. Ist sonst alles in Ordnung? Ja, wenn Sie schon danach fragen... Meine Frau. Er blickte zur Tür hinüber und war froh, dass im Augenblick niemand kam. Meine Frau war bei Gautier. Er hat ihr zwar nicht gesagt, dass die Geschichte von meinem bevorstehenden Ableben von ihm kam, aber meine Frau ist anscheinend von selber drauf gekommen. Wie? Das weiß ich nicht. Intuition vielleicht. Ja, und was haben Sie dann gesagt? Genau das, was ich immer gesagt habe. Dass Gautier mir nie erzählt hat, von wem die Geschichte kam. Das ist auch wahr. Kopf hoch. Sie müssen die Nerven behalten. Tja, bloß, es ist alles schwierig. Das Schlimmste ist, sie versucht jetzt, sie bringt sie in Verbindung mit dem Geld, das wir jetzt haben. Ich habe ihr noch gar nicht gesagt, wie viel es ist. Bon, Monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Tom trat auf die Straße. Wenn Treveny ernsthaft in Nöten war, würde er ihn schon anrufen. Tom, da war ein Ferngespräch für dich. Ja? Woher? Aus Deutschland, glaube ich. Wollen Sie nochmal anrufen? Keine Ahnung, Cherie. Ich habe bloß mit dem Fernamt gesprochen. Oh, vielleicht ist es das schon. Aber willst du nicht rangehen? Hallo? Hallo, Tom. Kannst du reden? Ja, wo bist du? In Amsterdam. Ja, und ich habe dir was zu sagen, worüber du dich freuen wirst. Der Leibwächter ist tot. Du weißt doch, der, den sie nach Mailand gebracht haben. Wer hat das gesagt? Ich habe es von einem Freund in Hamburg gehört. Zuverlässige Quelle. Die Art von Story, wie man sie bei der Mafia ausgibt, sagte Tom. Glauben würde er es erst, wenn er die Leiche sehen könnte. Ja, sonst noch was? Ich dachte, es wäre ganz erfreulich für unseren Freund, dass der Kerl tot ist. Du weißt schon. Ja, sicher, ich verstehe schon. Und wie geht's dir? Na, ich lebe noch. Sein Lachen klang gezwungen. Ich will sehen, dass ich meinen Haushalt herkommen lasse aus Hamburg. Mir gefällt es hier in Amsterdam. Ich fühle mich sehr viel sicherer hier. Ach, noch was. Karl. Was? Karl, sie haben ihn zusammengeschlagen. Er hat dir eine falsche Beschreibung gegeben, aber ich fürchte, sie haben ihm das nicht abgenommen. Karl hat sich gut gehalten, das muss man sagen. Bei dieser Massage. Hoffen wir es. Übrigens, natürlich bin ich hier unter anderem Namen. Wie ist der Name? Andrew Lucas, aus Virginia. Hast du übrigens unseren Freund mal wieder getroffen? Nein, wozu? Ach Tom, noch eins. In Hamburg haben sie einen von der Di-Stefano-Sippe umgelegt. Das waren bestimmt die Genottis. Genau das, was wir wollten. Schön, gib mir Bescheid, wie alles weiterläuft, Andy. Jonathan stand im Wohnzimmer am Fenster und blickte hinaus. Es war kurz nach 12. Simone war mit George im Garten. Auf der anderen Straßenseite sprang ein junger Hund hinter zwei kleinen Jungen her. Es schien alles so vergänglich. Nicht nur der Hund und die beiden Kinder. Auch die Häuser weit hinten. In seinen Ohren brauste es. Er machte ein paar tiefe Atemzüge, ganz langsam, und versuchte dann, das Fenster, an dem er stand, zu öffnen. Jonathan, lieber, wie fühlst du dich? Papa, was ist mit Papa? Schon gut, Josh. Es geht Papa schon wieder gut. Geh bitte in dein Zimmer, komm. Ich glaube, ich bleibe am besten hier liegen. Hier, trink das. Simone zog an seiner Jacke. Etwas fiel aus der Tasche. Sie blickte ihn besorgt an. Soll ich Dr. Perrier anrufen? Oh nein, Liebling. Danke. John, was ist das hier? Sie hielt das kleine blaue Buch in die Höhe, das die Schweizer Bank ausgestellt hatte. Ach, das? Das ist doch ein Sparbuch, oder nicht? Ja, ein Sparbuch. Was hat es zu bedeuten? Wo ist denn das her? Kleines, das ist eine Art, so eine Art Vorschuss von den deutschen Ärzten. Eine Menge Geld. Ja, ich weiß. Klar. John. Plötzlich stand George in der Tür. Simone stand auf und schob ihn hinaus. Mama! Schuschu, Papa und ich haben was zu besprechen. Lass uns mal rein, ne? Simone, du musst mir glauben, das ist ein Vorschuss. Weil sie annehmen, dass mir nicht genügend Zeit bleibt, das Geld zu verwenden. Aber du kannst es dann jedenfalls. Komm, komm, John, das ist doch auf deinen Namen. Ich verstehe nicht, wofür es ist, aber du sagst mir doch nicht die Wahrheit. Simone ging hinaus. Jonathan erholte sich langsam. Das Mittagessen verlief stumm und pflichtgemäß. Sie sprachen fast nichts. Hallo? Hallo, mit wem spreche ich bitte? Mit wem möchten Sie sprechen? Monsieur Argentin. Nein, das ist hier nicht. Oui? Hallo? Was Sie sind? Es war Jonathan. Tom war erleichtert. Ich würde Sie gerne mal sprechen, wenn Sie etwas Zeit haben. Ja, natürlich. Wann? Sagen wir 6:30 in der Salamanderbar. Okay. Ich musste sie unbedingt treffen. Simone hat das Schweizer Sparbuch gesehen. Ich habe ihr zwar gesagt, das Geld ist ein Vorschuss der deutschen Ärzte, aber sie glaubt mir nicht. Jonathan verzog den Mund zu einem Lächeln. Sie stellt ganz wilde Behauptungen auf. Ich wäre in Deutschland unter falschem Namen aufgetreten oder sowas. Ja, das kann ich verstehen. Wir müssen uns was anfangen lassen. Komisch. Es ist auf alles Mögliche gekommen, außer auf Mord. Und wenn Sie hier nun die Wahrheit sagen? Es geht hier doch um Mafiosi, um ausgekochte Gangster. Jonathan schüttelte den Kopf. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber Simone, sie ist katholisch. Es wäre ein enormer Schock für sie. Das könnte sie nicht verzeihen. Wissen Sie, Menschen leben und so. Menschen? Ja, aber hier geht es um meine Ehe. Die steht auf dem Spiel. Unsere Ehe, ich meine, sie ist nicht mehr so, wie sie war, milde gesagt. Und ich weiß einfach nicht, was ich tun kann. Ich hatte gehofft, Sie hätten vielleicht eine Idee. Aber wir müssen irgendwie zweigleisig fahren. Wie meinen Sie das? Es müsste noch etwas dazukommen zu der Summe, die die Ärzte bezahlt haben. Ja, eine Wette vielleicht. Zwei Ärzte in Deutschland, die haben eine Wette auf ihr Leben abgeschlossen. Und das Geld haben sie bei Ihnen deponiert. Jonathan lächelte. Die Idee war ganz lustig, aber doch reichlich absurd. Haben Sie was von Reeves gehört? Nein. Das letzte Mal vor einem Monat. Dann wusste Jonathan also auch nichts von der Zerstörung der Hamburger Wohnung. Tom fand es besser, ihm nichts davon zu erzählen. Haben Sie was gehört? Ist alles in Ordnung? Keine Ahnung. Tom wurde plötzlich unsicher. Lassen Sie uns gehen. Mein Wagen steht vor der Tür. Sie gingen hinaus und stiegen in den Wagen. Sie selber haben nicht das Gefühl, irgendwie gefährdet zu sein, nicht wahr? Ich meine, Sie machen sich keine Sorgen. Ach, wissen Sie, ich sehe eigentlich immer schwarz. Ich rechne mit dem Schlimmsten, bevor es eintritt. Bitte verzeihen Sie, dass ich Sie sprechen wollte. Der Gedanke an meine Frau ist mir einfach schrecklich, weil wir beide, ich meine, unser Zusammenleben, das ist für mich das Allerwichtigste. Dies war das erste Mal, dass ich versucht habe, etwas vorzumachen. Und es ist mir nicht mal gelungen. Deshalb macht es mich so kaputt. Ach, dabei fällt mir ein. Tom öffnete das Handschuhfach und nahm die italienische Pistole heraus. Hier, die sollten Sie zur Hand haben. Vielleicht in Ihrem Geschäft. Glauben Sie wirklich? Besser als nichts. Also offen gesagt, bei einer Schießerei wäre ich völlig unbrauchbar. Wenn einer zu Ihnen in den Laden kommt, der komisch aussieht, haben Sie keine Schublade hinter dem Ladentisch? Ein leichtes Prickeln fuhr Jonathan über den Rücken. Das war wie in dem Traum, den er vor ein paar Nächten geträumt hatte. Ein Mafia-Killer kam zu ihm in den Laden und schoss ihm ohne ein Wort ins Gesicht. Warum glauben Sie denn, dass ich das nötig habe? Plötzlich gab Tom nach. Warum eigentlich sollte er es nicht sagen? Ich hatte heute einen Anruf, der mir gar nicht gefiel. Der Mann fragte nach jemand mit französischem Namen. Vielleicht hat es gar nichts zu bedeuten, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Außerdem wurde Reeves Wohnung in Hamburg von einer Bombe zerstört. Die Wohnung? Mein Gott. Ist ihm was passiert? Nein, es war ja niemand in der Wohnung. Reeve ist sofort nach Amsterdam abgereist und soviel ich weiß, ist auch jetzt noch dort. Unter anderem Namen. Ja, und wie viel weiß nun die andere Seite? Reeve sagt, alle wichtigen Unterlagen sind in Sicherheit. Sie haben sich Karl vorgenommen, aber er soll sich geradezu heroisch gehalten haben, sagt Reeves. Glauben Sie, die haben unsere Adressen? Nein, sonst wären sie längst hier gewesen. Darauf können sie sich verlassen. Aber wenn der Mann, der heute bei Ihnen angerufen hat, dazugehört, woher hat er Ihre Nummer? Ja, das können wir nur raten. Kann sein, Sie sind draufgekommen, weil Reeves so töricht war, mich aus Amsterdam anzurufen. Soll ich Sie zu Hause absetzen? Ich glaube, ich gehe jetzt besser erstmal ins Geschäft, damit ich dieses Ding hier loswerde. Kopf hoch. Und wenn Sie irgendwie Angst kriegen, rufen Sie mich an. Ist mein Ernst. Nachdem Tom Jonathan abgesetzt hatte, fuhr er nach Hause. Er fuhr schnell, aber vorsichtig. Erfüllt von einer flatternden Unsicherheit. Ein großer, dunkelblauer Citroën fuhr langsam vorbei, kurz bevor Tom in die Einfahrt einbog. Er sah ihm nach. Am Kennzeichen erkannte er, dass es ein Pariser Wagen war. Mindestens zwei Leute hatten drin gesessen. Madame Annette, hat irgendjemand angerufen, während ich weg war? No. Kein Anruf? Auch keine falsche Verbindung? No, Monsieur Tom. Tom folgte Madame Annette in die Küche, wo sie mit den Vorbereitungen zum Dinner beschäftigt war. Madame, das ist sehr wichtig für mich. Sind Sie ganz sicher, dass kein Mensch angerufen hat? Niemand. Auch kein irrtümlicher Anruf oder so. Hui, um 6:30 ungefähr hat das Telefon mal geklingelt. Ein Mann. Er fragte nach jemandem. Ich weiß den Namen nicht mehr, Monsieur Tom. Ja, und dann hat er eingehängt. Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, das ist nicht der Name, den er wollte. Und Sie haben nicht gesagt, hier ist Ripley? Nein, nein, Monsieur Tom. Ich habe bloß gesagt, es ist nicht der richtige Name. Ich dachte, es ist recht so. Glänzend. Tom ging hinauf in sein Zimmer, öffnete die unterste Schublade seiner großen Kommode und nahm die Luger heraus, die er erst vor 3 Wochen ausgerechnet von Reeves bekommen hatte. Er überzeugte sich, dass die Waffe geladen war und trat an den Schrank, wo das französische Jagdgewehr hing. Auch das war geladen und gesichert. Die Luger würde er brauchen, wenn es losging. Vielleicht heute oder morgen oder übermorgen Abend, wer weiß. John, ich weiß nicht, wie diese Heimlichtuerei weitergehen soll. Was hast du gestern Abend mit diesem Ripley zu tun gehabt? Wir haben ein Glas Bier getrunken. Er will etwas gerahmt haben. Ja? Aha. Und was ist mit diesem Geld? Also, wenn du es unbedingt wissen musst. Die Ärzte haben gewettet. Und die Wettsumme habe ich zur Aufbewahrung bekommen von beiden. Wer hat gewettet? Die Ärzte! Sie probieren ein neues Verfahren aus. Ich wusste, du würdest es makaber finden, das Ganze. Deshalb wollte ich dir nichts davon sagen. Komm, John, das ist doch Blödsinn. So viel Geld und alles für eine Wette. Weißt du, was ich glaube? Ach, immer streitet ihr! Jonathan schaute auf seinen Sohn und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Ach, ist mir doch ganz egal, ob das Kind es hört. Ich glaube, dass das unehrliches Geld ist und dass es von diesem Gauner Ripley stammt. Der hat's bei dir versteckt. Das glaube ich. Natürlich bezahlt er dich dafür. Glaubst du, Ripley könne sein Geld nicht selber in der Schweiz versteckt halten? Also, wenn du mir nicht glaubst, ich kann es nicht ändern. Nein, ich glaube dir nicht, Jonathan. Komm, Josh, wir müssen gehen, du musst in die Schule. Jonathan blickte den beiden nach. Josh hob seine Büchertasche auf. Er vergaß, seinem Vater Lebewohl zu sagen. Vielleicht verwirrt von der heftigen Unterhaltung. Auch Jonathan sagte nichts. Bald darauf ging er ins Geschäft. Hallo? Ich muss Sie sofort treffen. Es ist sehr wichtig. Können Sie zu mir kommen und den Abend überbleiben? Jonathan erschrak. Den Laden schließen, Simone Bescheid sagen. Aber welche Erklärung diesmal? Naja, natürlich. Ich komme. Ich hole Sie um 12 vor Ihrem Geschäft ab. Noch eins. Bringen Sie die Pistole mit. Liebling. Ich komme nicht zum Lunch und auch heute Abend nicht zum Dinner. Den Laden habe ich geschlossen. Größerer Auftrag in Aussicht, aber der Kunde wohnt weiter weg. Holt mich mit dem Wagen ab. Jonathan. Wie geht's? Wie zu Hause? Nichts besonders. Ja, aber Sie selber, Ihnen geht's doch nicht schlecht, oder? Nein, nein. Alles in Ordnung. Danke. Ich habe wieder einen Anruf bekommen. Genau wie das erste Mal, falsch verbunden. Eine Haushälterin war am Telefon. Ich habe sie übrigens in den Urlaub geschickt. Meine Frau ist auch weg, bei einer Freundin. Ich habe so eine Ahnung, dass etwas passieren könnte. Deshalb habe ich Sie angerufen, damit Sie mit mir die Stellung halten. Wenn Sie lieber nicht mitkommen wollen, wie gesagt, es kann gefährlich werden. Nein, nein, ich komme mit. Es ist leichter, wenn zwei aufpassen. Ja. Es geht mir um das Haus. Ich will nicht, dass es in Flammen aufgeht oder zerbombt wird wie bei Reeves. Ich habe Simon von der Wette erzählt. Geglaubt hat sie es nicht. Was hat sie gesagt? Sie glaubt jetzt, das Geld gehört Ihnen. Und ich bewahre es bloß für Sie auf, weil es unehrliches Geld ist. Jonathan spürte, Tom Ripley war genauso beklommen wie er selbst. Das ist Bellombre. Ein wunderschönes Haus. Ja. Und neuerdings freut mich jedes Mal, dass es noch steht. Kommen Sie. Jonathan durchquerte die große Diele mit dem weißen Marmorfußboden und trat in das geräumige Wohnzimmer. Haben Sie Ihre Pistole dabei? Ja, hier. Ich will Ihnen oben noch was zeigen. Kommen Sie. Sie stiegen die Treppe hinauf. Hier, sehen Sie. Tom hielt das Gewehr in der Hand. Das ist für größere Entfernungen. Ziemlich genau, aber natürlich nicht wie ein Armeegewehr. Tom führte Jonathan in den anderen Teil des Erdgeschosses. Dort ging ein Fenster auf den Rasen hinter dem Haus. Wir können vielleicht auf beiden Seiten Wache halten. Ich meine, wir brauchen natürlich nicht immer am Fenster zu kleben, aber... Ah ja, noch was Wichtiges. Ich möchte gern, dass die denken, ich bin allein hier. Oui? Monsieur Ripley? Hier ist Madame Treveny. Ist vielleicht mein Mann bei Ihnen? Ich habe diese Telefonnummer in einer Jacke von ihm gefunden. Ihr Mann? Mais non, madame. Merci, monsieur. Excusez-moi. Meine Frau? Ja. Tut mir leid. Wenn Sie wollen, fahre ich Sie zurück nach Fontainebleau. Jetzt gleich. Das müssen Sie entscheiden, Jonathan. Nein, nein, ich bleibe. Sie warteten. Tom stand am Straßenfenster des Wohnzimmers, als er den dunkelblauen Citroën vorüberfahren sah. Was ist los? Ich glaube, da ist gerade ein Wagen vorbeigefahren, den ich heute Morgen schon gesehen habe. Ein dunkelblauer Citroën. Ja? Es kann sein, dass Sie das hier zum Zuschlag nehmen müssen. Wie einen Knüppel. Tom hatte das Gewehr gepackt und zeigte ihm, wie es zu halten war, damit der schwere Griff die stärkste Wirkung tat. Vielleicht gehen Sie hinaus und verstecken sich in dem Gebüsch rechts neben der Tür. Wenn dann einer den Weg raufkommt und an der Tür klingelt, schlagen Sie kräftig zu. Ja. Keine Ahnung, wie lange Sie da sitzen müssen. Ich kann Ihnen ja was zu trinken bringen. Ja. Jonathan kroch zwischen die Sträucher. Es war ganz dunkel und er fühlte sich gut versteckt. Er wurde langsam müde. 5 Minuten später lag er ausgestreckt auf dem Rücken, aber immer noch wach. Denn die Kälte begann aus dem Boden zu kriechen. Hier, nehmen Sie die Decke. Ja. Setzen Sie sich drauf. Der Boden muss ja scheußlich kalt sein. Ja. Ohne ein weiteres Wort ging Tom ins Haus zurück. Der Wagen kam diesmal von links, fuhr am Haus vorbei und hielt. Man hörte das Klicken der Wagentür. Es war das Geräusch einer Tür, die nicht fest zugefallen war. Jemand kam durch die Dunkelheit näher. Wer ist da? Jonathan. kann mich verfahren. Ich wollte nach dem Weg fragen. Jonathan war, sobald er die Schritte gehört hatte, mit dem Gewehr näher gekrochen und sprang jetzt vor. Er schlug den Gewehrgriff mit aller Kraft dem Mann an den Kopf. Den Mistkerl haben wir. Das ist der andere Leibwächter von neulich, aus dem Zug. Na, schauen Sie, seine Pistole. Tom streckte die Hand nach dem Gewehr aus und Jonathan reichte es ihm. Tom holte aus und schlug dem Mann mit dem Griff gegen die Schläfe. Blut floss auf den Marmor. Los, weiter. Vorsicht mit dem Blut. Gleich wird der Nächste kommen. Es sind bestimmt zwei, vielleicht auch drei. Tom zog ein Taschentuch aus der Brusttasche des Mannes und wischte damit einen Blutfleck neben der Tür auf. Der Nächste ist vielleicht nicht so einfach. Der Mann draußen ging an das Fenster, das hinter Jonathan lag. Die Gardinen waren zugezogen. Angie! Angie! Gehen Sie an die Tür und fragen Sie ihn, was er will. Mister? Je voudrais demander mon chemin, s'il vous plaît. Lassen Sie ihn rein. Ich halte ihn in Schach. Wen möchten Sie sprechen, Sir? Um Direktion, s'il vous plaît. Tom und Jonathan wechselten einen Blick. Sir? Die Kanone her. Ripley! Geschenk her mit der Kanone. Los! Seid ihr noch hier draußen? Der Italiener schüttelte heftig den Kopf. Was gar nichts bedeutet, dachte Tom. Halten Sie ihn in Schach. Ich werde ihn besuchen. Los, die Jacke aus. Angie? Angie Morto, dir wird's eben so gehen, wenn du nicht tust, was wir sagen. Wie heißt du? Wie du heißt? Lippo, Filippo. Ja, Lippo, sehr schön. Also Hände hoch und rühr dich nicht, verstanden? John, ziehen Sie auf ihn. Ich will mir draußen mal den Wagen sehen. Vorsichtig näherte sich Tom dem Wagen. Er stand rechts auf der Straße. Der Motor lief, das Parklicht brannte. Tom riss die linke Wagentür auf. Reeves! Reeves Minot saß gefesselt in Form und versuchte Luft zu schöpfen. Jonathan! Ich bin's! Reeves? Er war draußen im Zyklon. Ist alles okay mit Ihnen, Reeves? Ja, alles okay. Da hinten im Zimmer steht eine Couch, Reeves. Die haben dich ja ziemlich zugerichtet. Na, danke. Ich schaff's schon. Müde, Jonathan? Setzen Sie sich doch. Und du, Lippo, kannst dich aussetzen. Wenn du tust, was ich sage, dann geht's dir nicht so wie Angie. Kapiert? Nicht hingehen, Jonathan. Gut. Du gehörst zur Genotti-Familie, non è vero? Si. Du wirst noch heute Abend deinen Boss anrufen. Vielleicht einen neuen Capo, eh? Wo ist er? Im Adland? Tom schlug dem Italiener ein Holzscheit, das neben dem Kamin gelegen hat. Blasphemy! Gefällt dir nicht, was? Sieh mal, was ich bei deinem Freund Angie gefunden habe. Tom zog eine Schlinge aus der Tasche. Genau das, was ich brauche für dich, wenn du nicht brav bist. Schießeisen machen so viel Lärm, das haben wir nicht so gern, was, Lippo? Und noch etwas. Wenn du noch einmal schreist, kriegst du dies hier wieder an den Kopf. Die Hand mit dem Holzscheit sauste durch die Luft. Dann ging Tom zum Radio und schaltete es ein. Zu dumm. Er will mir nicht sagen, wo sein Boss ist. Vor dem scheint er noch mehr Angst zu haben als vor mir. Wie viel hast du umgebracht, Lippo? Nessuno. Den ersten Schlag konnte Lippo abwehren. Und mit dem zweiten schachte ihm Tom das Holz an die Stirn. Die Nummer von deinem Boss. Milano. Der Italiener nannte ihm die Nummer. Jetzt, Filippo. Tom zog die Schlinge zurecht. Du wirst jetzt deinen Boss anrufen. Und wenn mir irgendwas nicht ganz astran vorkommt, dann ziehe ich dies hier ganz schnell zu, siehst du? Tom hatte ihm blitzschnell die Schlinge über den Kopf geworfen. Und jetzt? Ruf an. Tom zog die Schlinge fester zu. Du sagst, du hast Tom Ripley gesehen. Und Angie sagt, das ist nicht der Mann, den ihr sucht, okay? Und das erste Geheimwort oder sowas. Sieh sie! Pronto? Pronto? Yes, Filippo, Luigi? Sì, pronto, cosa c'è? Erzu, Luigi, vi haben den Mann. Allora, cosa sta succedendo? Was ist denn los? Nichts. Wir haben ihn gesehen, den Mann. Angie sagt, das ist er nicht. Das ist ja nicht, denn wir... Und du glaubst, dass ihr beschattet werdet? Und wir glauben, wir werden beschattet. Seguiti, wieso? Von wem denn? Weiß ich nicht. Was zum Teufel sollen wir machen? Tom blickte zu Jonathan hinüber, der immer noch gehorsam die Pistole auf den Italiener gerichtet hielt. Zurück? Sie, indietro. Ich lasse den Wagen stehen. Ihr prendet ein Taxi zum nächsten Aeroporto. Wo seid ihr jetzt? Sag, du musst auflegen. Ich muss auflegen. Arrivederci. Lippo legte den Hörer auf die Gabel. Er blickte zu Tom auf. Er war erledigt und er wusste es. Tom bückte sich und nahm das Holzscheit vom Boden auf. Er schlug ihm krachend das Holz an den Kopf. Einmal. Er ist bloß bewusstlos. Und dann ein zweites Mal. Ich muss ihn fertig machen, Jonathan. Wenn Sie es lieber nicht sehen wollen, dann gehen Sie in die Küche. Ja. Können Sie eigentlich fahren? Ich meine meinen Alpha. Ja. Wir müssen noch heute Nacht die beiden Leichen im Auto verbrennen. Am besten wir fahren nach Südosten in Richtung Italien. Wir müssen vor Sonnenaufgang wieder zurück sein. Ja. Gehen Sie jetzt in die Küche. Ja. Sie hörten einen Wagen herankommen. Er bremste und hielt vor der Maus. Tom hielt die Schlinge so fest, wie er konnte. Was kann das sein? Keine Ahnung. Simon. Tom? Fragen Sie, wen sie bei sich hat. Wenn jemand bei ihr ist, können wir nicht aufmachen. Wen hast du bei dir, Simon? Niemand. Ich habe dem Taxifahrer gesagt, er soll warten. Was ist denn bloß los, John? Sagen Sie ihr, sie soll das Taxi wegschicken. Bezahl den Fahrer, Simon. Er ist doch bezahlt. Dann sag ihm, er soll wegfahren. Simon ging zurück auf die Straße und sie hörten, wie das Taxi wegfuhr. Sie kam zurück und stieg die Stufen zur Haustür hinauf. John, mach doch auf, ich möchte dir was sagen. Gehen Sie raus und sagen Sie ihr, wir hätten geschäftliche Sachen zu besprechen. Das wären noch andere Leute hier. Jonathan nickte, wartete einen Augenblick und schob dann den Riegel zurück. Er öffnete die Tür nur halb, aber Simon drückte ihm die Tür plötzlich entgegen. John, entschuldige. Guten Abend, Madame. Bitte haben Sie keine Angst. Die beiden sind ins Haus eingebrochen. Sie sind bewusstlos, weil... Jonathan, bringen Sie doch Ihre Frau in die Küche. Jonathan, ich kann nicht glauben, dass Madame, du das bist. Madame, bitte. Die Männer gehören zur Mafia. Sie wollten uns hier überfallen. Jedenfalls mich. Jonathan hat mir geholfen und ohne ihn wäre ich... Ohne ihn? Was hat er hier zu suchen? Das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären, Madame Chevigny. Heute Abend nicht. Jonathan gab ihr ein Glas Whisky. Sie trank, als ob sie eine Medizin vor sich hätte. Wir müssen jetzt weg. Und die Männer müssen wir mitnehmen. Madame, darf ich Ihnen ein Taxi bestellen? Ich gehe nicht ohne meinen Mann. Ich will wissen, was mein Mann hier zu tun hat mit einem Kerl wie ihm. Simon, bitte. Es ist ganz bestimmt das Beste, wenn du jetzt nach Hause fährst. Kommst du mit? Das kann ich nicht. Du willst also nicht? Da du bist nicht. Auf seiner Seite? Lass uns darüber später reden. Auf der Seite eines Verbrechers? Hey, Jonathan, einen Augenblick bitte. Jonathan, wir haben 6 Stunden Arbeit vor uns. Ich jedenfalls. Ich muss die beiden wegbringen und sie irgendwo loswerden. Was ist, kommen Sie mit? Jonathan kam sich so verloren vor, wie bei einer Schlacht, die er niemals gewinnen konnte. Gut, danke. Madame, es ist nicht ganz ungefährlich, wenn Sie hier im Haus bleiben. Ich weiß nicht, ob da nicht noch mehr von diesen Gangstern auftauchen. Also wir müssen jetzt los, Madame. Dann komme ich mit. Ich bleib bei meinem Mann. Das ist ausgeschlossen. Simon, du musst jetzt ein Taxi nehmen und nach Hause fahren. No. Bitte, du musst mir jetzt folgen. Es geht um dein und mein Leben. Taxi, bitte so schnell wie möglich. Einfach Belombo in Bers. Ja, das genügt. Schweigend standen Jonathan und Simon an der Haustür und warteten auf das Taxi. Tom war inzwischen in den Geräteschuppen gegangen, hatte den Benzinkanister geholt und ihn in seinen Wagen gestellt. Dann schaute er in den Citroën und sah an der Benzinuhr, dass der Tank noch gut halb voll war. Das Taxi kam, er verabschiedete sich von Simon, der Wagen fuhr ab und Jonathan kam herein. Herrgott, ich hoffe, sie ist nicht allzu geladen. Aber ich kann sie nicht mal übel nehmen. Sie wird sich schon wieder fangen. Wir sollten noch etwas essen, bevor wir losfahren. Ja. Kaffee? Für mich nicht, danke. Wie wollen wir es machen? Irgendwo verbrennen, in ihrem Wagen. Jonathan half Tom beim Hinaustragen der beiden Italiener. Sie warfen die Leichen auf den Rücksitz des Citroën. Dann fuhren sie los. Jonathan in Toms Wagen und Tom mit dem Citroën. Wir treffen uns in Chaumont am Bahnhof, okay? Okay. Dort kamen sie um 3:05 an. Vor dem Bahnhof standen nur ein paar geparkte Wagen. Fahren Sie mir nach. Ich suche eine abgelegene Stelle. Tom bog in einen schmalen Sandweg ein, der direkt in den Wald führte. Setzen Sie den Wagen ein paar Meter zurück. Es dauert nicht lange. Jonathan setzte den Alpha zurück und Tom schüttete Benzin über die beiden Leichen und auf die Polsterung des Citroën. Fantastisch. Kommen Sie, Jonathan. Ruhen Sie sich etwas aus. Ich fahre. Großartig. Ich finde es prima, Sie nicht? Ich weiß nicht. Können Sie das vorher noch sehen? Nein, gar nichts. Na, jedenfalls verbrennen Sie. Und wir haben es hinter uns. Legen Sie den Kopf zurück, Jonathan. Sie brauchen nicht wach zu bleiben. Sie fühlen sich doch nicht schlecht, ne? Jonathan wusste nicht recht, was er fühlte. Bei dem Gedanken an das, was eben geschehen war. Jonathan, wachen Sie auf. In 5 Minuten sind wir da. Sollen Sie nach Hause fahren oder wollen Sie sich erst mal bei mir etwas hinlegen? Tom. Ja? Ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Was? Ich fühle mich hundeelend. Ja, haben Sie irgendwas bei sich? Ein Medikament, das Sie nehmen müssen? Nein, ich glaube, das Einzige, was mir jetzt hilft, das ist eine Bluttransfusion. Okay, dann fahren wir gleich weiter nach Fontainebleau. Legen Sie sich ruhig zu. Ich muss Simon sprechen. Ja, natürlich. Ich sorge dafür, dass Simon kommt. Seien Sie ganz unbesorgt. Jonathan schloss die Augen. Ihn fröstelte. Er war müde und er mochte sich nicht bewegen. Meinen Sie, dass eine Transfusion hilft? Die Empfangsschwester, die Jonathan wie einen alten Bekannten begrüßte, nickte freundlich und Tom fragte nicht weiter. Er stieg in seinen Wagen und fuhr zu Madame Treveny in die Rue Saint-Marie. Bonjour, Madame. Ich wollte Ihnen bloß eine Nachricht von Ihrem Mann bringen. Wo ist er? Ich denke, es geht ihm gut, Madame. Aber er... Im Augenblick ist er im Krankenhaus zu einer Bluttransfusion. Darf ich vielleicht mit Ihnen ins Haus kommen, Madame? Es spricht sich leichter drinnen. Sie zögerte einen Moment, gab dann nach und ließ ihn eintreten. Bitte. Ah, bonjour, Georges. Was ist mit Papa? Was ist mit ihm passiert? Wir mussten fast die ganze Nacht fahren. Ich glaube, er ist einfach müde. Ich habe ihn gerade ins Krankenhaus gebracht. Ich glaube nicht, dass es gefährlich ist. Was ist mit Papa? Ich will zu Papa. Was haben Sie mit meinem Mann gemacht? Er ist nicht mehr derselbe, seit er Sie kennengelernt hat, Monsieur. Wie ist es bloß möglich, dass er in Ihrer Macht ist? Er ist nicht in meiner Macht. Und ist es auch nie gewesen. Außerdem ist die Sache, soweit ich sehe, jetzt erledigt. Was ist erledigt? Ich kann Ihnen unmöglich alles erklären, Madame. Monsieur, Sie sind ein Schwindler und Sie verleiten auch noch andere Leute. Was ist das für eine Erpressung, die mein Mann auszustehen hat? Kein Mensch erpresst Ihren Mann. Weder mit Geld noch mit irgendetwas anderem. Im Gegenteil, bitte glauben Sie mir. Wir haben heute Nacht alles in Ordnung gebracht. Was in Ordnung gebracht? Verlassen Sie bitte das Haus, Monsieur. Ich danke Ihnen, dass Sie mich benachrichtigt haben. Tom ging zu seinem Wagen und fuhr nach Bellambre. Das Zimmer, in dem sie Reeves zurückgelassen hatten, war leer. Und dann ziehst du auch noch den Pyjama von dem Mann an. Darling, irgendwas musste ich zum Schlafen anziehen. Es war 6 Uhr früh, als wir zurückkamen. Madame, Ihr Mann braucht Ruhe. Ja, ja. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Was hast du denn zu suchen bei diesem Monstrum? Ja, ist denn gar nicht klar, dass die beiden Männer gestern Abend, dass das Killer waren? Sie sind in Toms Haus eingedrungen. Und was hattest du da zu tun? Madame, Sie dürfen Ihren Mann nicht zu sehr beanspruchen. Er braucht Ruhe. Ja, ich gehe gleich. Ich werde es erklären, das verspreche ich dir, Simon. Ich glaube, du kannst es gar nicht erklären. Du hast nämlich Angst. Der Kerl hat dich in der Hand, und zwar wegen Geld. Der gibt dir Geld. Soll ich vielleicht annehmen, dass du auch so ein Verbrecher bist? Mit halbgeschlossenen Augen sah Jonathan seine Frau an. Ob es ihm jemals gelingen würde, sie zu überzeugen? Ich komme morgen früh nach Hause. Simon ging, als sei das letzte Wort gesprochen. Papa, was haben Sie denn im Krankenhaus mit ihr gemacht? Ich habe jetzt ganz neues Blut. Stell dir das vor. Lauter neues Blut. Mindestens 6 Liter. 6 Liter? Wie viel ist das? 6-mal so viel wie diese Flasche hier. Oh. Deshalb hat es auch die ganze Nacht gedauert, weißt du? Komm, George. Komm mal mit. Jonathan steuerte George ins Wohnzimmer vor den Fernsehapparat. Eine neue Erwerbung, 2 Tage alt. Um diese Zeit gab es keine Kindersendung, aber vielleicht ließ sich der Junge doch eine Weile dort festhalten. John, ich muss mit dir reden. Du sagst mir nicht die Wahrheit und Ripley auch nicht. Heute steht es in der Zeitung, 2 Leichen im Auto verbrannt. Das sind die Italiener. Ja. Und du hast Ripley dabei geholfen. Das nennt ihr in Ordnung bringen. Irgendwas musste doch mit ihm geschehen. Begreifst du denn nicht? Du hast mitgeholfen, die beiden umzubringen. Wir mussten uns wehren. Das hat Ripley mir auch erklärt. Ganz zufällig warst du mit ihm im gleichen Zug aus München. Und da hast du ihm geholfen, 2 Menschen umzubringen. Ist das wahr, John? Mafia. Und du willst einem Mörder nur geholfen haben? Ich habe nur noch 2 Sachen zu sagen. Erstens ist jetzt Schluss damit. Und zweitens waren die Männer selbst Verbrecher und Mörder. Das musst du doch zugeben. Du bist für mich ein fremder Mensch geworden, Jonathan. Simone. Ich kann dich nicht mehr lieben. Jonathan, wir müssen uns trennen. Darling, ich weiß, es ist bestimmt ein schwerer Schock für dich, aber könntest du nicht noch ein paar Tage abwarten? Ich bin ganz sicher, ich kann es dir verständlich machen. Ja, natürlich glaubst du das, aber es geht einfach nicht mehr mit uns. Dein Geld interessiert mich nicht, John, ich will nichts davon haben. Ich bring mich schon selber durch. Und George auch. Herrgott, Simone, ich will doch für euch sorgen. No! Es tut mir leid, Jonathan, aber ich will nicht mehr mit dir in einem Bett schlafen. Simon, ich bitte dich, du musst etwas warten. Sag jetzt nicht Dinge, die du gar nicht meinst. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Frag Ripley, ich glaube, er weiß das. Simon verließ das Zimmer und stieg die Treppe hinauf. Als es Zeit war zum Essen, sagte sie, sie habe keinen Hunger. Jonathan kochte sich ein Ei und ging dann fort ins Geschäft. Von dort rief er Ripley an. Hallo? Tom? Ah, hallo Jonathan. Wie geht's? Was ist denn los? Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Ich kann ein Taxi nehmen. Wo sind Sie denn? Ja, hier im Geschäft. Ich hole Sie ab. Ich hatte einen scheußlichen Tag. Habe ich mir gedacht. Simon? Ja. Sie hat Schluss gemacht. Ist auch verständlich. Tut mir leid. Ich habe getan, was ich konnte. Es ist wegen des Geldes. Ach, Herrgott. Es waren natürlich die beiden Toten. Das ist es. Dass ich das getan habe oder doch dabei mitgeholfen habe. Ich glaube, dass sie ihren Entschluss nicht ändern wird. Es tut mir wirklich sehr leid. Mit Simon. Was hat sie denn vor? Sie will sich von mir trennen. Dann nimmt sie natürlich George mit. Steht noch völlig unter dem Schock, wissen Sie? Und sie schämt sich so. Ja, ich verstehe. Ich bin am Ende. Ich bin am Ende mit Simon. Oder sie mit mir. Und dann kommt noch etwas anderes hinzu. Hä? Wie lange ich überhaupt noch zu leben habe. Wir müssen abwarten. Ich denke, wir haben das Schlimmste erstmal hinter uns. Hm? Mit den Italienern jedenfalls. Komisch. Mein Problem ist gar nicht mehr die Mafia. Sondern nur Simon. Ja, wir können jetzt nur eins tun. Wir müssen sie überzeugen, dass die Gefahr vorüber ist. Dass alles jetzt ganz sicher ist. Natürlich wird das schwer sein, aber was sie verstört, ist zum großen Teil Angst, nicht wahr? Ja. Aber ist dann die Gefahr vorüber? Das wissen wir doch noch gar nicht, oder? Vielleicht hat Reeves doch was gesagt? Ja, ich hoffe nicht. Aber wir können wirklich nichts anderes tun als abwarten. Tom wollte Jonathan nach Hause fahren, als er plötzlich anfing zu husten. Jonathan, was ist los? Geht es Ihnen nicht gut? Jonathan antwortete nicht. Tom fuhr sofort zu Simone. Zusammen mit George fuhren sie nach Fontainebleau ins Krankenhaus. Die Stille im Wagen war unheimlich. Es war, als ob sie alle, Tom, George, Simone und auch Jonathan, wenn er noch etwas spürte, in einer Sekunde zu Stein erstarrt wären. Der Aufnahmearzt sah sie nur erstaunt an. Der Mann ist tot. Sie hörten Ripley's Game, Hörspiel in zwei Teilen nach Patricia Highsmith, aus dem Amerikanischen von Anne Ude, Hörspielbearbeitung Peter Liermann. Zweiter Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Charles Wirtz, Tom Ripley Heinz Trixner, Eloise Franziska Bronnen, Jonathan Willem Menne, Reeves Gottfried John und viele andere. Musik Peter Zwetkow, Regie Ferdinand Ludwig. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Südwestfunk aus dem Jahre 1990.